Im Studio kann ich Axel Richter begrüßen. Axel Richter möchte hoch hinaus, denn er will als erster Sachsen-Anhalter den Mount Everest besteigen. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, Tom. Wie kommt man dazu zu sagen, Mensch, ich möchte aufs Dach der Welt, ich möchte auf dem höchsten Berg stehen? Ja, das ist ein Prozess, der sich so über die letzten 15 Jahre bei mir entwickelt hat. Und ich war bereits 1995 am Kilimanjaro, also das Höhenbergsteigen, das verfolgt mich schon einige Jahre. Und so hat man sich langsam an diese ganzen Berge, die ja unter dem Himalaya bzw. unter dem Everest sind, rangearbeitet. Und jetzt habe ich einfach gesagt, jetzt packe ich es an. Was macht man denn eigentlich dann danach, wenn man oben war? Ja, dann versucht man erstmal gesund und munter wieder runterzukommen, ja, wobei sich das jetzt so locker anhört. Normal erlebt man das da oben gar nicht mehr so wirklich klar wie hier unten und danach gibt es andere Herausforderungen. Dir ist das Bergsteigen also so ein bisschen in die Wiege gelegt. Du sagtest im Vorgespräch auch, du bist Triathlet. Wo liegt denn generell die Faszination am Sport? Ist es die Selbstüberwindung? Selbstüberwindung würde ich sicherlich nicht sagen. Es ist einfach der Spaß und die Freude, selber an die Grenzen zu gehen, ganz einfach, sich körperlich einfach nur zu bewegen, dann auch im Wettkampf zu stehen. Ich habe früher Leichtathletik jahrelang im Leistungsbereich gemacht und das ist einfach eine Sache, die ist mir wirklich in den Genen, auch aus der Familie gelegt. Das Bergsteigen, das hat sich irgendwann, das war mehr oder weniger Zufall, dass ich dazu gekommen bin. Und jetzt geht es also im März auf den Mount Everest. Wie läuft denn da so eine Planung ab, so eine Reiseplanung? Kann ich das einfach im Reisebüro buchen und sagen, Mensch, höchster Berg der Welt, da wo Reinhold Messner schon mal war, da möchte ich auch hin, da gehe ich vorbei und kriege eine Pauschalreise oder wie läuft's? Ja, also Pauschalreisen gibt es mit Sicherheit nicht zum Everest und auch entgegen vielleicht der Medienberichte, was man heute so mitbekommt, kann nicht jeder auf den Everest rauf. Das ist erstmal Fakt. Man kann gewisse Dinge organisiert bekommen, man kann sich das kaufen. Ja, allerdings wird es bei mir so sein, dass ich mir nur eine Rumpforganisation sozusagen erkaufe, dass bestimmte Dienstleistungen dort vor Ort für mich gemacht werden. Ansonsten gehe ich hier ins Reisebüro, kaufe mir einfach einen Flug nach Kathmandu, beziehungsweise schon erfolgt. Und dann wird vor Ort im Prinzip alles über einheimische Träger etc., zumindest bis zum Basecamp organisiert. Der Rest wird fast ausschließlich von mir allein durchgeführt werden. Das heißt, du reist auch ganz allein dann in den Himalaya? Ja. Ohne zweite Person, ohne Mitbergsteiger? Mutterseelen allein. Also geplant ist, mit dem MDR in Kooperation ganz einfach einen Filmbericht zu machen. Dort wird mich, wenn alles klappen sollte, ein Profibergsteiger, der gesagt hat, Mensch, das mache ich. Ich war selber schon am Everest, nicht auf dem Everest. Ich möchte ganz einfach hier als Kameramann in diesem kleinen Team tätig werden. Sofern das klappt, werden wir also zu zweit gehen. Ansonsten wird das eine ganz klassische Solo-Geschichte. Welche Sprache spricht man denn dort am Fuße im Basislager? Ja, klassisch Englisch, das versteht da jeder, sowohl die Ausländer als auch die Einheimischen. Die Sherpas sprechen ja sonst Nepali und das ist ein bisschen schwierig für mich. Da hat sich ja in den letzten Jahren so eine richtige kleine Industrie entwickelt. Es gibt auch immer wieder Unfälle auch am Mount Everest, weil schlecht ausgerüstete Bergsteiger hochklettern und dann halt dementsprechend verunglücken. Wie läuft denn da so das Miteinander von verschiedenen Expeditionen? Koordiniert man sich da? Es gibt Koordinationen, ganz klar, gerade jetzt für den Gipfeltag. Man muss sich vorstellen, es gibt nur, wenn überhaupt, ein kleines Zeitfenster, wo alle dann irgendwo drauf warten, um den Gipfelsturm zu wagen. Weil vom Basislager bis zum Gipfel braucht man in der Regel 4 Tage und dann sagt man halt irgendwo, das wird unser Gipfeltag. Und wenn das alle sagen, die da, sage ich mal, 150 Bergsteiger im Basislager zusammen sind, dann gibt es wirklich Probleme oben an den Engstellen. Es gibt so ein paar Flaschenhälse auf der Südostroute und deswegen sprechen sich dann schon die Expeditionsleiter ab. Für mich wird das eher weniger das Ding sein, weil meine Expedition ist sehr klein und ich werde da immer irgendwo mich durchwurschteln können. Lass uns doch mal, ich packe einen Koffer spielen. Was nimmt man da alles mit? Wow, jetzt willst du von mir die ganze Checkliste haben? Ich glaube, das... Nicht die ganze, aber das, was man so wirklich überlebenswichtig braucht. Ja, also ich will ganz einfach mal die bergsteigerische Ausrüstung so ein bisschen anreißen. Also man hat wirklich, also ich habe zwei Rucksäcke. Ja, so einen großen 80-Liter-Rucksack, der für die ganzen Materialtransporte notwendig sein wird. Ansonsten die klassische Bergsteigerausrüstung von der Kleidung beginnend, ja, Socken, dann diese ganze Funktionsunterwäsche, Thermounterwäsche, Fließunterwäsche, dieses klassische Zwiebelschalenprinzip, Daunenanzug, Windstopperjacken, Gore-Tec, alles was in dem Bereich. Dann hast du verschiedene Mützen, du hast mehrere Handschuhe, mehrere verschiedene Typen, also Fingerhandschuhe, sehr dünne unten drunter. Dann hast du Daunen-Überhandschuhe, mit denen du sicherlich nicht am Fels oder irgendwo was machen kannst, aber du hast halt eine super Wärmedämmung. Du hast sehr aufwendige, moderne Stiefel, ja, die kosten dann auch mal schlappe 700 Euro. Dafür kannst du aber theoretisch auch mal eine Nacht irgendwo im Freien bei minus 30 Grad bivakieren, ohne dass dir gleich die Füße definitiv schwarz werden. Ich meine, dass die immer mal die Fingerkuppen oder so sich ein bisschen verfärben, das ist noch lange nicht so dramatisch, dass man die abnehmen muss. Ja, und dann hast du das klassische Bergsteiger-Equipment, sprich eine ordentliche Gletscherbrille oder eine ordentliche gegen die Sonnenstrahlung schützende Brille, dann die Eispickel, sollte man schon zwei haben, immer auch diese Reserve-Geschichte oder was da wichtig ist. Dann zwei verschiedene Steigeisenpaare. Habe ich da in dem Bereich Skistöcke oder Wanderstöcke, ja, weil die Abstiege, die gehen halt immer ordentlich auf die Knie, auf die Gelenke und da habe ich sehr gute Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht, auch auf Gletschern und so weiter mit den Stöcken zu gehen. Was wiegt's? Ja, einiges. Einiges. Mal auf die Waage gestellt? Ja, also man muss jetzt immer unterscheiden, der Antransport ins Basislager, der ist natürlich schon sehr schwer. Auch wenn man sich auf das Nötigste beschränkt, man muss sich vorstellen, dass man 9 Wochen irgendwo alles für 9 Wochen auch an Proviant und so weiter dabei haben muss. Und letzten Endes sprechen wir ja hier von diesem Gipfelaufstieg und wenn man dann seine Proviantlager oben dann auch schon aufgefüllt hat, geht man trotzdem immer noch so um die 15 Kilo an den Berg ran. Und das alles in einer Höhe, wo der Sauerstoffgehalt in der Luft natürlich mit dem hier im Flachland 200 Meter über normal Null nicht zu vergleichen ist. Nimmt man da auch eine Sauerstoffflasche mit hoch? Es gibt sicherlich Menschen, die tun das. Das ist auch die große Mehrheit der Bergsteiger am Everest. Ich weiß die genauen Zahlen nicht, aber so um die 95% werden es sein, die mit der Sauerstoffflasche bzw. mit dem künstlichen Sauerstoff dort arbeiten. Ich werde das nicht tun, aus dem einfachen Grund, weil ich ganz einfach sage, wer den Everest als solchen, als höchsten Berg der Welt erleben will und wird, der muss das ohne Sauerstoff machen, weil sonst degradiere ich den Berg auf einen viel kleineren 7000er und das will ich ganz einfach nicht. Wie sieht denn da so ein Trainingstag aus im Vorfeld der Expedition? Ja, ich habe als Mitglied im Triathlonverein Sangerhausen einen ganz klassischen Trainingsplan. Das heißt, montags ist immer so, dass ich dienstlich immer von Sangerhausen nach Nordhausen radle. Das sind 2,5 Stunden hin und zurück, das sind irgendwo 82 Kilometer. Das ist eine lockere Einheit am Morgen und dann am Abend haben wir das Schwimmtraining, genauso wie donnerstags gibt es auch das Schwimmtraining, das sind meist 1,5 Stunden, da schwimmt man so 3 Kilometer, verschiedenste Geschichten. Und ansonsten Dienstag, Mittwoch sind meistens die Lauftage, jetzt im Winter wieder verstärkt. Im Sommer, wenn schönes Wetter ist, fahre ich dann auch eher nochmal Rad. Und so Freitag, Samstag, Sonntag ist viel, viel Rad halt dabei, weil da hat man doch mehr Zeit am Stück, um 3 Stunden Rad zu fahren oder so. Bei so einem Alltag, da verbrennt der Körper ja nun auch sehr, sehr viel Energie, wahrscheinlich mehr als bei mir, der ich abends auch gern mal 2 Stündchen vor dem Fernseher sitze, anstatt Fahrradfahren zu gehen. Was isst man denn da so? Ganz normal. Völlig normal? Völlig normal. Ja, ich bin kein Low-Carb-Typ oder jemand, der nur Eiweiß oder Fleisch oder Milch zu sich nimmt oder jemand, der nur Fast-Food. Nee, alles komplett durch und halt nur ein bisschen mehr. Wie sieht denn der Reiseproviant aus für eine Mount Everest-Expedition? Die Nahrungsmittel, die müssen ja dann relativ leicht sein, leicht zuzubereiten. Eine Küche hat man nicht und vor allen Dingen nahrhaft. Was nimmt man da so mit? Ja, man nimmt verschiedenste Dinge mit, die, wie du schon richtig gesagt hast, Tom, die oftmals dehydriert sind. Ja, es gibt ganz klassisches Bergsteiger-Essen, auch aus Tüten eingeschweißt. Da bin ich eher nicht der Typ. Ich habe so die klassischen Grundnahrungsmittel dabei. Also selbst ein Messner 1980 auf seiner Solotour, der hat halt am Gipfeltag oder davor, hat er halt irgendwo Brot dabei gehabt. Der hat Wurst und Käse dabei gehabt. Viele haben halt irgendwelche Haferflocken oder Erdnüsse dabei. Und man darf sich das jetzt gar nicht so speziell vorstellen. Aber das Thema Gewicht ist schon ein wichtiger Punkt. Okay, also gibt es ganz normales Essen. Gibt es dann auch ein Esspaket vielleicht von zu Hause? Von zu Hause? Ja, Mutti schmiert mir schon seit einigen Jahren nicht mehr die Schnitten. Von daher bin ich dafür selbst verantwortlich. Und ich habe für mich persönlich die Erfahrung gemacht in den letzten Jahren, dass ich einen sehr robusten Magen habe. Das ist auch gut so, weil die Gefahren gerade auf dem Weg von Kathmandu in Richtung Basislager erkranken halt sehr viele an irgendwelchen Durchfallerkrankungen etc. und kommen geschwächt schon ins Basislager. Das ist mir in der Vergangenheit auf verschiedensten Trips halt immer ja verschont oder bin ich verschont geblieben. Und das ist eben so, dass man sich auch auf dem Weg dorthin ja ganz normal in irgendwelche Lodges begibt und dort das einheimische Essen zu sich nimmt. Ja, man zehrt ja da noch nicht von seinem eigenen Proviant, weil dafür ist es einfach zu schwer und zu kostbar, weil man ist da eh noch 6 Wochen oben im Basislager beziehungsweise in der Umgebung unterwegs. In dieser langen und auch sehr anstrengenden Zeit, hat man da so Momente, wo man zwischendurch auch mal sagt, ich schaff's nicht, ich krieg's nicht hin? Wie geht man damit um? Ja, Höhen und Tiefen gibt's immer, das ist völlig klar. Und hier kommt's halt auf einen selbst, auf die Umgebung, auf die Leute ringsrum an, dass man sich wieder neu motiviert. Das ist sicherlich eine ganz wichtige Geschichte, dass man weiß, dass es diese Tiefen vor allen Dingen auch geben wird und dass man da ganz einfach Motivationshilfen nutzt, dann auch auf Leute zugeht, beziehungsweise die auf einen zugehen. Deswegen ist auch das Wichtige, wenn man gerade wie ich oft allein von hier startet, dass man sich natürlich dort sehr schnell mit den Leuten versteht und damit kleine internationale Teams bildet, die dann auch zusammen irgendwo kämpfen, um einfach dieses Ziel zu erreichen. Wie fühlt man sich, wenn man auf dem Gipfel steht? Ja, wie fühlt man sich da? Also ich kann ja nur aus der Vergangenheit von anderen Gipfeln sprechen, das ist ganz unterschiedlich. In der Regel ist es bei mir so, dass ich ein sehr kurzer Gipfelverweiler in der Vergangenheit war, egal ob das ein Mont Blanc Matterhorn oder Kilimanjaro oder Aconcagua, Elbrus etc. war, weil einfach im Hinterkopf dieses, ich muss noch wieder runter und zwar heil und ja so schnell wie möglich, weil einfach da oben sind wir Menschen nicht dafür geschaffen, eigentlich dort zu sein. Und deswegen die Freude kam bei mir immer danach. Ja, man schaut ringsrum, man macht 1, 2, 3, 4 viele Fotos und dann geht es schon wieder runter. Ja. Ganz unspektakulär sozusagen. Ja, man reißt vielleicht noch die ein oder andere Fahne raus und gibt noch irgendein Grußstatement in die Kamera ab. Aber dann, man umarmt sich, wenn man nicht allein ist. Das ist auch ganz klar so, je nachdem, wie man dort unterwegs ist. Ansonsten geht es schnell wieder und sicher ab. Du sagtest, du hast Berge bestiegen in Südamerika und in Afrika und ja auch im Nahen Osten, beziehungsweise in Osteuropa. Da erlebt man doch sicherlich auch eine ganze Menge am Wegesrand. Was gibt es so ganz klassische Reiseanekdoten, irgendetwas, was man von diesen Fahrten vielleicht abends in der Kneipe mit Freunden beim Bierchen erzählt, wenn man gefragt wird, wie war's? Definitiv gibt es sehr, sehr viele Dinge, die ich erlebt habe, erleben durfte. Klassisch vielleicht gar nicht so lang in der Vergangenheit war der Elbrus letztes Jahr im Sommer. Wer schon mal in Russland war, weiß, wie herzlich, wie gastfreundlich die Menschen dort sind, gerade im Kaukasus. Das ist eine der ärmsten Regionen in ganz Russland. Und wenn man dann da auf Menschen trifft, die einen ganz spontan, obwohl sie einen ja nicht kennen, ja, nur durch kurze Kontakte, weil man ja, gewisse Sachen mit denen zusammen gemacht hat, ob das ein paar Ski ausgeliehen oder einfach da mal nach dem Weg gefragt, wenn man da zum Geburtstag eingeladen wird. Und so dieses Klassische, was die Leute wissen von den Russen, da wird sofort der Kühlschrank aufgemacht und du bist herzlich willkommen und eingeladen da in der Familie. Das ist toll. Das sind sozusagen dann die menschlichen Erfahrungen, oder? Die absolut. Man da so mitnimmt. Ja, solche Reisen, die sind ja nun auch relativ teuer. Das muss finanziert werden. Das heißt, du suchst auch noch Sponsoren. Ich bin gerade dabei, mein Sponsorenteam zusammenzustellen und das ist richtig, Tom. Wer also sagt, Mensch, den Richter hier, das finde ich eine klasse Sache, den möchte ich unterstützen, der kann sich gern mit mir in Verbindung setzen, beziehungsweise kann sicherlich auch über dich meine Daten rausbekommen. Es ist halt ganz einfach so, dass die Everest-Expedition, so wie ich sie geplant habe, 20.000 Euro kosten wird. Wobei da eben der Sponsorenanteil ein sehr großer sein wird und auch planmäßig so sein soll. Und deswegen bin ich da auch in verschiedensten Gesprächen schon gewesen und suche aber trotzdem natürlich noch Mäzene, die sagen, Mensch, Richter, du bist ein cooler Typ und wir wollen dich unterstützen. Und du trägst unser Logo auf den höchsten Berg der Welt, oder? So sieht's aus. Ja, dann vielen Dank. Axel Richter, bleibt nur toi toi toi zu wünschen. Alles Gute. Ja, runter kommen Sie immer. Diese alte Fliegerweisheit, die gilt nicht beim Bergsteigen, oder? Tja, Bergheil ist so das Klassische, was man im Vorfeld den Leuten wünscht. Und ja, dabei wollen wir es auch belassen, weil das hat sich bewährt und das ist, denke ich mal, auch der richtige Spruch dazu. Ich denke, das ist auch ein gutes Schlusswort. Wir berichten weiter von der Expedition. Dann vielen Dank fürs frühe Kommen.